HR2 Kultur. Archivschätze. Hier ist Christiane Kreiner. Willkommen zu den Archivschätzen. Heute zurück in das Jahr 1959. In diesem Jahr ruft die UNO zum ersten Mal das Weltflüchtlingsjahr aus. 40 Millionen Menschen sind in diesem Jahr weltweit auf der Flucht, 15 Millionen davon allein in Europa. Es waren die Folgen des Zweiten Weltkrieges, der Kolonialkriege in Nordafrika und vieler anderer Konfliktherde weltweit. Der Journalist Heinz Stuckmann trifft Vertriebene in einem Berliner Notaufnahmelager für deutsche Flüchtlinge aus dem Osten. Er besucht ein Hotel in der Hafenstadt Piräus in Griechenland. In Südfrankreich trifft er auf Flüchtlinge aus dem spanischen Bürgerkrieg. Er spricht mit Palästinensern, die nach der Staatsgründung aus Israel vertrieben wurden. Und er reist an die algerische Grenze, an der Menschen wegen des französisch-algerischen Kolonialkriegs obdachlos geworden waren. Eine Sendung aus dem Jahr 1959. Heimatlos. Eine Flüchtlingsreportage aus 3 Erdteilen von Heinz Stuckmann. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen beschließt, nach Behandlung des Berichts des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für das Flüchtlingswesen, 13. Sitzungsperiode, und nach dem Beschluss des Exekutivkomitees des Flüchtlingsfonds der Vereinten Nationen in seiner zweiten Sondersitzung vom 26.09.1958 ist die Vollversammlung von der Notwendigkeit einer neuen weltweiten Anstrengung zur Lösung des Weltflüchtlingsproblems überzeugt. Es wird vorgeschlagen, ein Weltflüchtlingsjahr, das Juni 1959 beginnen soll. Ferner müssen... Das Gebäude heißt Große Festhalle und stammt aus den Gründerjahren, wie die Fassade erkennen lässt. Oben ist der Festsaal. Da wird renoviert. Mit beträchtlichem Aufwand an Gips hat man Decken und Wände erneuert. Wer eintritt, schreitet wie ehedem in das Jahr 1880. Parkettleger reihen eben die letzten Stücke des Bodens aneinander. Passanten versuchen etwas von jener Pracht zu erspähen, die nun ihren Festen wieder den Rahmen geben soll. Schön, sagt jeder, dem der Blick ins Innere gelingt. Sehr schön. Unten ist es trüb und dunkel. Die Kinder am Nebeneingang im Souterrain passen in das Bild von 1880. Die bleichen, mageren Gestalten scheinen einem Käthe-Kollwitz-Buch entsprungen zu sein. Drinnen ist es dunkel und muffig. Drinnen wohnen die Kinder. Und das ist sozusagen stilwidrig. Damals wohnten sie nicht in solchen Palästen. Damals gab es auch keine Presspappe. Diese Kinder wohnen in dem Palast Festhalle genannt, im Souterrain zwischen Presspappewänden. Sie und ihre Eltern sind Flüchtlinge. Dieses Weltflüchtlingsjahr mit Beginn im Juni 1959 soll zwei Hauptziele haben. Erstens, das Interesse für das Flüchtlingsproblem und seine Lösung zu wecken und zusätzliche Finanzhilfen von Regierungen, Hilfsorganisationen und der Öffentlichkeit anzuregen. Zweitens, zusätzliche Möglichkeiten für dauerhafte Flüchtlingslösungen anzuregen, durch freiwillige Rückkehr ins Heimatland, Wiederansiedlung und Eingliederung auf der Grundlage der Menschenrechte und in Übereinstimmung mit den freien Wünschen der Flüchtlinge selbst. Alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und die Mitglieder der Sonderorganisationen sind aufzufordern. Im Souterrain der Festhalle gibt es ganze Flure aus Presspappe. Man sieht sie, wenn man 6 Schritte in das Dunkel getan hat und sich die Augen an die Umgebung gewöhnt haben. In den Pappwänden sind in gleichmäßigen Abständen Löcher. In den Löchern hängt den matt blinkenden Angeln wieder ein Stück dieser Presspappe, die Türe. Dahinter wohnen Menschen, die Eltern und Geschwister der Kinder draußen und die Kinder natürlich auch. Dass es Nacht wird, das bringen die meisten Kinder von draußen als Nachricht mit. Oder das zeigt die Uhr an. Jedenfalls ist das in 23 von 30 Kabinen so. Nur 7 haben natürliches Licht. Der Verwalter ist ein kluger Mann und tut, was er kann. Er verteilt nicht nur stur die zustehenden 3 Quadratmeter pro Kopf, er teilt auch ein. Familien mit Kleinkindern erhalten eine Kabine mit Fenster, soweit vorhanden, versteht sich. Oder wer gar zu lange im Dunkeln saß, darf an einen Platz in der Sonne vorrücken, wenn mal wieder was frei wird. Das kann freilich lange dauern. Durchschnittlich dauert es ungefähr 15 Monate. Manche sitzen 18 Monate ihres Lebens im Licht der elektrischen Birnen. Und in Übereinstimmung mit den nationalen Wünschen und Notwendigkeiten jedes Landes und von rein menschlichen Erwägungen ausgehend zusammenzuarbeiten um so praktische Wege für eine verstärkte Hilfe für die Flüchtlinge in der ganzen Welt zu sichern. Den Generalsekretär zu ersuchen, die seiner Meinung nach notwendigen Schritte zu unternehmen, ein Weltflüchtlingsjahr entsprechend dem vorliegenden Beschluss durchzuführen. Also, wenn Sie mich fragen nach dem Weltflüchtlingsjahr, ich halte gar nicht davon. Große Reden und Pläne. Sie haben ja gesehen, wie wir wohnen. Und so wohnen wir schon ein Jahr lang. Und so lange sind wir auch schon eingeplant für eine Wohnung. Aber der Plan nützt uns nicht. Wir brauchen eine Wohnung. Nur zwei Räume. Zwei bescheidene Räume für vier Personen. Das ist doch wohl nicht zu viel verlangt, oder? Das sagte mir der Schlossermeister Wolfgang Seeberg, 48 Jahre alt, deutscher Flüchtling aus Weißenfels in Sachsen. Das ist seine Meinung. Der Plan eines Weltflüchtlingsjahres stammt von einer Gruppe junger Leute in England, die den Flüchtlingen helfen und ihr Elend mildern wollten. Der Plan wurde von dem Exekutivkomitee des Flüchtlingsfonds der Vereinten Nationen vorgetragen und von diesem durch einen Beschluss unterstützt, der in Genf am 26. September 1958 angenommen wurde. Während der 13. Sitzungsperiode der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York brachten 10 Mitgliedstaaten eine Entschließung ein, die die Notwendigkeit einer neuen weltweiten Anstrengung zur Lösung des Flüchtlingsproblems dokumentierte. Man wollte nicht nur reden, man wollte handeln. Diese Entschließung wurde von der Vollversammlung am 5. Dezember 1958 mit 59 Stimmen gegen 9 bei 7 Enthaltungen angenommen. Den Flüchtlingen in der ganzen Welt soll geholfen werden. Flüchtlinge gibt es in der ganzen Welt. Über 8 Millionen Hindus und Sikhs flohen von Pakistan nach Indien. Insgesamt 13 Millionen Deutsche haben seit dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verloren. Über 2 Millionen Menschen kamen aus Mitteldeutschland in die Bundesrepublik. 1 Million Flüchtlinge aus dem kommunistischen China leben in der Stadt Hongkong. 6,5 Millionen Moslems flohen von Indien nach Pakistan. 1 Million Menschen aus Nordvietnam kamen bei der Trennung des Landes nach Südvietnam. Rund 15 Millionen Flüchtlinge leben in fast allen europäischen Ländern. 3 Millionen Flüchtlinge von insgesamt 9 Millionen sind noch vom Koreakrieg übrig geblieben. Knapp 1 Million Araber verloren durch den Palästina-Konflikt ihre Heimat. 1,5 Millionen Algerier sollen durch den Kolonialkrieg ihre Heimat verloren haben. Alles in allem schätzt man, dass es heute ungefähr 40 Millionen Flüchtlinge in der Welt gibt. Solange wir etwas über die Menschheit wissen, solange gibt es Flüchtlinge. Die Menschen der Eiszeiten, unsere Vorfahren vor vielen Jahrtausenden, waren Flüchtlinge. Wenn die Riesengletscher von den Alpen über das ganze Land strömten, dann flohen sie vor dem kristallenen Grabstein, verließen ihre Heimat, ihr weniges Hab und Gut. Am Rhein und in der Eifel hat man Fluchtburgen ausgegraben. Sie sind über 4000 Jahre alt. Man weiß nur, dass sich in kriegerischen Zeiten Menschen in diese Burgen zurückzogen. Menschen, die ihre Wohnsitze verlassen hatten. Flüchtlinge. Die Kelten flohen vor den Germanen. Die Germanen verließen ihre Heimatgebiete unter dem Druck der Römer. Und die Römer flohen vor den Germanen, als der Limes durchbrochen wurde. Und später kamen die Vandalen. Wo wir auch unsere Geschichtsbücher aufschlagen, fast in jedem Jahrhundert sind große Flüchtlingsströme durch die Welt gezogen. In unserem Jahrhundert gibt es den tragischen Rekord. 40 Millionen Menschen sind Flüchtlinge. Unter dem Druck dieser ungeheuren Not haben sich nun 59 Staaten, fast die ganze Welt, zu einem Hilfsprogramm zusammengefunden. Sie wollen im Weltflüchtlingsjahr anerkannte Hilfsorganisationen finanzieren, zufriedenstellende Rechtsverhältnisse schaffen und weitere Flüchtlinge aufnehmen. Die Vereinten Nationen werden diese Anstrengungen unterstützen. Sie wollen das Jahr auf keinen Fall managen. Es soll weder eine neue internationale Superorganisation noch ein neuer zentraler Fonds entstehen. Die Vereinten Nationen stehen als Zentrale für Koordination und Information den Regierungen, nationalen Ausschüssen für das Weltflüchtlingsjahr und den Hilfsorganisationen zur Verfügung. Kleine Büros, besetzt von Beamten aus dem Stab des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für die Flüchtlinge, wurden zu diesem Zweck in Genf, im Europabüro der Vereinten Nationen und in New York, in der Zentrale der Vereinten Nationen, eingerichtet. Das Hauptquartier für dieses Unternehmen ist Genf. Den größten Flüchtlingsstrom aller Zeiten gab es nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Rund 18 Millionen Menschen wurden 1945 aus ihrer Heimat östlich der sogenannten Oder-Neiße-Linie aus Polen, aus dem Sudetenland, aus Ungarn und Rumänien vertrieben. Die genaue Zahl wird sich nie feststellen lassen. Millionen verloren nicht nur ihr Hab und Gut, sondern auch ihr Leben. Immerhin kamen rund 13 Millionen in den damaligen 4 Besatzungszonen an. 4 Millionen ließen sich in der Sowjetzone, 9 Millionen in den westlichen Besatzungszonen nieder. Es war noch nicht gelungen, diese Menschen einzugliedern, als ein neuer Flüchtlingsstrom entstand. Er kam aus der sowjetischen Besatzungszone. Die Westzonen standen vor einem neuen schweren Problem. Dann wurde die Teilung effektiv. Es bildete sich die sogenannte Deutsche Demokratische Republik. Der Strom der Flüchtlinge schwoll nun noch mehr an. 1953 erreichte er seinen Höhepunkt. Kein Land der Erde, nicht einmal Amerika, wäre in der Lage gewesen, solche Menschenmassen einzugliedern, ihnen Nahrung, Kleidung und Wohnung zu geben. Dank dem wirtschaftlichen Aufschwung der Bundesrepublik in den 50er Jahren waren die Probleme Nahrung und Kleidung bald gelöst. Es gab genug Arbeitsplätze, es war damit für die dringendsten Bedürfnisse gesorgt. Aber niemand konnte in dem zerstörten Land, das nicht einmal für die Einheimischen genug Wohnungen hatte, genügend Wohnraum schaffen. Jahrelang lebten die Flüchtlinge in Bunkern und Barackenlagern, in Tanzsälen und Kellergeschossen, in Wellblechhütten und leeren Fabrikhallen. Und immer noch kommen neue Flüchtlinge, mal mehr, mal weniger, im ganzen Gottlob weniger als in den vergangenen Jahren. Zunächst werden sie in den Notaufnahmelagern untergebracht und statistisch erfasst. Am 30.06.1959 befanden sich im Bundesgebiet einschließlich Saarland und Berlin-West 1.335 Durchgangslager mit 180.226 Insassen. Von diesen waren 179.838 Zuwanderer aus der sowjetischen Besatzungszone. Einer dieser rund 180.000 ist Erwin Schallauer. Er war noch vor einer Woche Kraftfahrer in Leipzig. Nun sitzt er mit seiner Frau in einem Notauffanglager in Berlin. Jahre haben wir drauf gehofft und für dieses Ziel geplant. Manchmal dachten wir drüben, jetzt wird's wieder besser hier. Dann sind wir wieder geblieben. Manchmal, wenn wir wieder einen Fluchtplan gemacht und alles gepackt hatten, da kam das Gericht. Jetzt sind die Kontrollen besonders strenge. Da haben wir wieder den Mut verloren. 6 Mal in 10 Jahren hat man schon den genauen Fluchttag festgelegt. Jedes Mal kam wieder was dazwischen. Und nun sind wir da. Aber jetzt fragen wir uns an manchen Tagen, wären wir nicht besser geblieben? Uns zählt nur die Hoffnung, dass dies alles hier nur eine kurze Zwischenstation ist. Verstehen Sie? Man kann das verstehen. Man muss das alles gesehen haben. Das alles, was sich Notaufnahmelager Berlin nennt. Die Notunterkunft hier ist eine ehemalige Fabriketage. Sie liegt in einem Dämmerlicht. Die Fenster sind von Betten zugestellt, immer 2 Betten übereinander. Nackte Glühbirnen geben trübes Licht. Der Zementfußboden hat viele Löcher. In einem Raum sind 36 Betten, aber nur 19 Hocker sind vorhanden. Dabei sind die Hocker so wichtig, wenn man keine Schränke hat. Für Schränke ist kein Platz. Irgendwo hinten ist der Waschraum, in dem nur kaltes Wasser fließt. Und mit kaltem Wasser müssen auch die Essgeschirre gereinigt, muss die Wäsche gewaschen werden. Weil es nur ein Waschraum ist, muss er stundenweise für Männer und Frauen getrennt geöffnet werden. Und wer nicht an der Reihe ist, kann sich eben nicht waschen. Hier wohnt Erwin Schallauer aus Leipzig. So wie unser Mann aus Leipzig, so kommen Sie nun schon mehr als 10 Jahre. Seit 1949 kamen 2.335.000 Menschen aus Mitteldeutschland und dem sowjetischen Sektor Berlin in die Bundesrepublik. Diese Zahl hat man registriert. Die tatsächliche Zahl wird höher sein. Das deutsche Flüchtlingsproblem war bei aller Tragik noch verhältnismäßig einfach. Die Menschen flohen in ein Land, das ihre Sprache hatte. Sie kamen, wenn auch nicht immer gern gesehen, zu ihren Landsleuten. Sie kamen in ein Land, das sie in Arbeit und Verdienst bringen konnte. Die Fremde war immerhin noch ein Stück Heimat. Die Flüchtlinge kamen auch mit dem Willen, ein neues Leben aufzubauen, kamen in den meisten Fällen mit Energie und Tatkraft. Sie bauten sich das neue Leben auf. Alle, die mit dem Flüchtlingsproblem zu tun haben, sind sich darüber einig. Und wenn die Flüchtlinge es nicht selber schafften, dann wurde ihnen oft sehr großzügig geholfen. So blieb in den meisten Fällen das Wohnungsproblem die Quelle häufiger Verbitterung. Ich sprach mit dem Stuckateur X aus Pommern. Nennen Sie meinen Namen nicht, sagte er, ich habe noch Leute drüben. Herr X sagte, wissen Sie, ich weiß ja auch, was möglich ist und was nicht möglich ist. Niemand, der drüben weggeht, glaubt, dass er hier sofort eine Villa bekommt. Ich weiß auch, wie schwierig es mit der Wohnung ist. Das drüben ja noch viel schlimmer. War ja auch zu viel kaputt. Aber ob man uns wirklich so herumstoßen muss. Sehen Sie mal, 14 Tage war ich im Notaufnahmelager Berlin. Das ging ja, 14 Tage. Und dann habe ich ein ganzes Jahr im Lager Wentorf gesessen. Und jetzt sitze ich schon wieder fast ein Jahr hier. Das ganze Familienleben geht kaputt, das können Sie mir glauben. Das Lager Haubachstraße, in dem unser Mann fast ein Jahr sitzt, ist in einer Backsteinfestung im wilhelminischen Ankersteinbaukastenstil untergebracht. In den hohen, langen Fluren riecht es nach Schule und Kaserne. Nach nahrhaften Mahlzeiten riecht es aus den Küchen, deren Türen offen stehen. Sie gehören 6 bis 8 Familien zusammen. Auf einem langen Tisch sind 6 oder 8 Gasherde angeordnet, eine Gasuhr unter jedem Herd. Man muss Groschen einwerfen. Niemand kann durch hohe Rechnungen erschreckt werden. Unser Mann wohnt mit Frau und 2 Kindern in der Hälfte eines ziemlich großen, sehr hohen Zimmers. Viele Familien wohnen in solchen geteilten Zimmern, geteilt durch eine dünne Notwand aus Presspappe. Links der Wand wohnt eine Familie, rechts der Wand die andere. Beide Zimmerhälften haben Licht. Die großen Kasernenstuben besaßen glücklicherweise 2 Fenster. Man müsste hier taub sein, um einmal allein sein zu können. Rechts schimpft jemand ein Kind aus, während links einer schnarcht. Ein alter Mann hat einen chronischen Husten. Irgendwo schreit ein Baby. Nachts ist das genauso. Hinten wohnt ein Bäcker. Der muss natürlich früh aufstehen und dann lässt er den Wecker rasseln. Der drüben hier gegenüber, der hat fast immer Nachtschicht. Von wegen der Lohntüte. Der kommt nach Hause, wenn meine Frau eben wieder eingeschlafen ist. Das ist nicht zum Aushalten. Und was wäre nach Ihrer Meinung zu tun? Ja, was wäre zu tun? Die einen wohnen in Villen, die anderen hier zwischen die Pappwände. Die einen überlegen, ob sie eine Limousine brauchen oder einen Sportwagen. Wir haben das Problem, welche Kleider wir an das Bett hängen und welche wir in den Karton unter dem Bett tun. Das ist nun mal so. Wir wollen ja nicht, dass die in den Villen vielleicht ein bisschen zusammenrücken. Sowas gibt ja auch nur Ärger. Aber ich bin Stuckateur. Ich hätte mir längst selber was gebaut. Aber die Behörden wollen nicht. Verschandelung des Stadtbildes und so. Als ob dieser Kasten nicht auch eine Verschandelung des Stadtbildes wäre. Das sagt der Stuckateur aus Pommern. Der Ministerialbeamte sieht es anders. Wir haben wirklich getan, was wir konnten. Ich meine, wir vom Staat aus. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Aber über Nächstenliebe wollen wir hier nicht reden. Außerdem bin ich selber Flüchtling. Jedenfalls, diese Lawine hat niemand voraussehen können. Und am Anfang, so 49-50, da hatten wir hier doch noch ganz andere Probleme. Das will heute keiner mehr wissen. Arbeitslosigkeit, Trümmer, 9 Millionen Vertriebene, Wohnungsnot, Wiederaufbau. Da hat doch noch keiner geahnt, was aus dem Osten auf uns zukam. Wir waren ja noch nicht mal mit den Vertriebenen fertig geworden. So war das damals. Zwar kamen schon Flüchtlinge aus Mitteldeutschland, aber es war ja ohnehin noch alles in Bewegung. 1952, als die Flüchtlingsziffern immer größer wurden, versuchte man eine für damalige Verhältnisse ziemlich großzügige Lösung. Das Notaufnahmeverfahren regelte Aufnahme und Verteilung der riesigen Menschenmassen. Flüchtlingssiedlungen sollten Baracken und ähnliche Notbehelfe ersetzen. Aber das Jahr 1953 mit 331.000 Flüchtlingen brachte alle Planungen wieder durcheinander. 331.000 Menschen mussten untergebracht werden, egal wo. 1954 sank die Flüchtlingszahl rapide ab. Es kamen nur noch halb so viele Menschen wie im Jahr zuvor. Die Planungen wurden darauf abgestellt. Nun hieß es, wir schaffen es ohne neue Baracken, ohne weitere Provisorien. Inzwischen wurde ja auch ziemlich viel gebaut in der Bundesrepublik. Aber 1955 kamen wieder 70.000 Menschen mehr. 1956 wurde fast wieder die 300.000er-Grenze erreicht. Und trotzdem konnten 1956 die ersten Notunterkünfte geschlossen werden. Ein anderer Ministerialbeamter sagte mir, das ganze Flüchtlingsproblem wäre nicht entstanden, wenn wir nach dem Krieg im Westen nicht selber ein Defizit von 5 Millionen Wohnungen gehabt hätten. Bis 1957 konnten wir mit größten Anstrengungen nur 4 Millionen Wohnungen bauen. Aber was heißt da nur? Wir haben schon 1957 in einem Jahr 500.000 Wohnungen gebaut. Und in diesem Jahr werden es rund 550.000 sein. Mehr war und ist nicht zu schaffen. Und ohne Kriegsschäden hätten wir nicht nur alle Flüchtlinge aus der sowjetischen Besatzungszone gut aufnehmen können, es würden auch schon längst wieder Schilder draußen hängen, Zimmer zu vermieten. Man hat tatsächlich schon sehr früh begonnen, menschenwürdige Unterkünfte für Flüchtlinge zu bauen. 1951 entstand das Lager Massen. Bereits bei seinem ersten Teil gab es hier keine Baracken, keine Behelfshäuser. 55 zweigeschossige Wohnhäuser wuchsen damals hoch. Das war am Südrand der Gemeinde Massen bei Unnaa im Ruhrgebiet. Jedes dieser Häuser hat 4 Wohnungen. Wohnungen mit 2, 3, 4 oder 5 Räumen. Die Familien sind in 1 oder 2 Zimmern untergebracht, je nach ihrer Größe. Bis zu 1500 Menschen konnte man auf diese Weise in Massen unterbringen. Kamen weniger Flüchtlinge, dann war man etwas großzügiger mit der Raumverteilung. Am Ende aller Flüchtlingsnot werden diese Häuser nur noch 4 normale Wohnungen haben. So ist man schon damals von den Provisorien weggekommen, von den Baracken und Sälen, die viel Geld kosten und nach einiger Zeit doch zu nichts Nütze sind. Man nennt diese Häuser Übergangshäuser. In einem dieser Häuser wohnt die Familie Willoweit, die wir besuchten. Wir sind schon 1944 weg ins Reich, wie die Russen kamen. Bis Ende 1958 haben wir dann in der Zone gewohnt. Wir haben schon immer weg gewollt, das ist ja kein Leben da. Mein Mann hat immer Schwierigkeiten im Betrieb mit den Gewerkschaften. Aber wenn man schon mal neu angefangen hat, dann hat man nicht mehr den Mut. Ja, nur sind wir doch da. Ist ja ein bisschen sehr eng, 3 Personen in einem Raum, aber ich will nicht klagen. Der Junge ist in Duisburg im Stahlwerk. Der kommt bloß sonntags her, der wohnt in einem Jugendheim. Aber es lässt sich schon aushalten. Wir sollen ja auch bald eine Wohnung bekommen. 1957 wurden im Lager Massen weitere 55 Häuser gebaut. Im alten Teil des Lagers war manches noch sehr primitiv. Im neuen Teil hatte man merklich großzügiger gebaut. Jede Wohnung hat eine Loggia oder einen Balkon. Große, moderne Häuser bestimmen das Gesicht der in klaren Klinkern gebauten Häuser. Auch die Garage fehlt nicht. Und schließlich gibt es da 20 Einfamilienhäuser mit 5 Räumen. Alle haben eine Gartenterrasse. Bis zu 14 Personen werden heute noch darin untergebracht. Bald werden es weniger sein und in absehbarer Zeit wird auch in diesen Häusern nur noch jeweils eine Familie wohnen. Durchschnittlich 6 Monate müssen die Flüchtlinge hier bleiben, bis sie in ihre Aufnahmegemeinde eingewiesen werden. Es wird allerdings noch einige Zeit dauern, bis im Lager Massen eine Familie in einer Wohnung wohnt, statt deren 3 oder 4. Die Zahl von voraussichtlich 150.000 Flüchtlingen im Jahr 1959 lässt zwar hoffen, so niedrig war sie schon 10 Jahre nicht mehr. Langsam wird es besser. Nur, das haben wir schon einmal gesagt, 1954. Niemand weiß, was da noch alles geschehen kann. Das Lager Waldbröl ist nach demselben System eingerichtet wie das Lager Massen. Es ist eigentlich gar kein Lager. Hier wie dort wohnen Flüchtlinge und Aussiedler. Ich klopfe an die Tür von Zimmer 6, Haus 2 der Ostpreußenstraße. Hier wohnt die Familie Wirwoll. Es roch nach Wirsing und Rindfleisch. Das Ehepaar Wirwoll war eben beim Mittagessen. Frau Wirwoll sagte: Komm, sag rein, das macht gar nichts. Franzl, setz dich einmal aufs Bette und lass den Herrn einmal sitzen. Entschuldigen Sie, wir haben halt bloß 2 Stühle. In dem kleinen Zimmer stand ein 2-stöckiges Messingbett, ein Kleiderschrank, ein Ofen, ein Tisch, 2 Stühle. An der Wand hing ein Geschirrschränkchen. Frau Wirwoll sagte: Wissen Sie, ich hoffe ja sehr, dass wir bald eine Wohnung in Düsseldorf kriegen. Dort wohnt nämlich schon meine Schwester und auch mein Neffe. Aber der Zuzug, na, Düsseldorf ist ja besonders schwer. Die Wirwolls stammen aus Schlesien. Er ist 74 Jahre alt, sie 65. Zuletzt wohnten sie in Katowice. Dort arbeitete Franz Wirwoll als Buchdrucker. Aber es ging uns nicht gut. Das ist dort kein Arbeiten. 1956 haben wir dann einen Aussiedlungsantrag gestellt. Aber es dauerte bis Dezember 1957, ehe sie uns in die Bundesrepublik einreisen ließen. Gerade am ersten Weihnachtsfeiertag 1957 kommen wir dann endlich in Friedland an. Den Tag werde ich mein Leben nie vergessen. Ja, und von Friedland aus wurden die beiden in das Lager Rheine verwiesen. Im Februar 1959 siedelten sie in das Landeslager nach Waldbröl um. Jetzt warten sie auf eine Wohnung. Hier ist ja schön und es lässt sich auch aushalten, aber eine eigene Wohnung ist es eben doch nie. Und mein Mann ist so oft kränklich. Die Behörden haben getan, was sie tun konnten. Aber müssen wir eigentlich alles den Behörden überlassen, den Behörden, die wir sonst gar nicht so sehr lieben? Behörden arbeiten mit Plänen und Anträgen, Verordnungen und Durchführungsbestimmungen. Behörden können nicht anders arbeiten. Es gibt aber mancherlei Not, der mit behördlichen Maßnahmen nicht zu begegnen ist. Not kann im Letzten nur durch die Nächstenliebe begegnet werden. Und an dieser Nächstenliebe hat es gefehlt. Einer unserer Bundesbürger schrieb an den Minister für Flüchtlinge und Vertriebene. Hochgeehrter Herr Minister Oberländer, wenn die Flüchtlinge, also die Ostdeutschen, die treulos Heimat, Haus und Hof nebst Eigentum und Vieh verlassen und hungern lassen, kategorisch wie neulich auf dem Bauerntag Ersatz hier von uns verlangen für alles im Stich Gelassene, dann wird es endlich Zeit, diesen gegenüber noch kategorischer zu antworten wegen ihrer Fahnenflucht, anstatt vor Treulosen zu buckeln. Unsere Bundesrepublik ist kein Gummigelände, das je nach Laune der Geflüchteten gereckt werden kann. In Australien und Kanada ist viel Platz für Geflüchtete, also nix wie hin. Auch dort können sie sich durch Rundfunk und Fernsehen ihrer Fahnenflucht erinnern lassen und Heimweh haben. Das ist freilich ein ganz extremes Beispiel. Meistens stehen die Menschen dem Flüchtlingsproblem nur gleichgültig gegenüber. Es interessiert sie nicht. Andererseits ist es aber auch nicht so, dass es keine Hilfsbereitschaft gegeben hätte. Viele private Organisationen und, was wichtiger ist, viele Menschen haben sich der Flüchtlinge angenommen. Viele. Aber im Verhältnis zu der Not, die da über die Grenzen kam, ist diese Hilfe gering geblieben. Immerhin, es gibt sie. In Hamburg habe ich Frau Barbara getroffen. Frau Barbara hat keine Organisation und kein Verbandssekretariat. Frau Barbara will nur helfen. Sie und ein gutes Dutzend Frauen der Hamburger Gesellschaft wollen den Flüchtlingen dort helfen, wo die Behörden nicht mehr helfen können, wo die Not nicht mehr ins Programm passt. Dafür hat sie nichts als ein paar Frauen und einen Raum in einer Baracke. Eine bekannte deutsche Wochenzeitung stellt ihr allwöchentlich eine Spalte kostenlos zur Verfügung. Da steht dann: Der Flüchtling X ist Transportunternehmer. Seine Fahrzeuge hat er nicht mit nach hier bringen können. X will sich hier wieder eine Existenz schaffen. Er braucht dafür einen alten Dreirad-Lieferwagen. Wer kann ihm helfen? Frau Barbara sagt: Es finden sich immer Leute. Ob sie nun so einen Lieferwagen anschleppen oder die rund 500 Mark, die so ein Vehikel kostet. Der Fall liegt schon einige Zeit zurück. Der Mann hat seinen Lieferwagen bekommen. Noch mehr, der Mann hat sich inzwischen aus eigener Initiative wieder ein Unternehmen aufgebaut. Er hat viele Möbeltransporte, Umzüge und dergleichen. Es ist ja nicht selten so, dass bei dieser Gelegenheit neue Möbel angeschafft werden. Dann sagt unser Mann zu den Leuten: Was wollen Sie noch mit den alten Sachen? Oft sind die Leute dann froh, dass sie diese Sachen so bequem loswerden. Die schleppt er dann bei uns an. Und manche Flüchtlingsfamilie, die zwar eine neue Wohnung, aber kein Geld für Möbel hat, ist für die Sachen dankbar. So hat sich aus den Leuten, denen wir geholfen haben, wieder ein kleiner Helferkreis gebildet. Der Mann mit dem Lieferwagen ist nicht der einzige Fall. Das ist also Frau Barbara mit ihrer Flüchtlingsstarthilfe, so heißt ihr Werk. Frau Barbara steht Gottlob nicht alleine da. Es gibt eine ganze Reihe solcher schöner Beispiele. Da ist das Problem der Eingliederung geflüchteter Bauern. Es findet sich kein Land für diese Bauern. Zurzeit leben etwa 125.000 geflüchtete oder vertriebene Bauern bei uns, die voll arbeitsfähig sind und auf Land warten. Jährlich werden 12.000 eingegliedert, entweder auf Höfen, die aufgekauft werden können, weil keine Erben mehr da sind, oder in Nebenerwerbsstellen, die ihnen Kontakt zum Boden bewahren. Aber jedes Jahr kommen 12.000 neu hinzu, sodass wir nicht vorwärts kommen. Nun besitzt die Bundesrepublik 24.000 Landgemeinden. Wenn jede Gemeinde im Jahr 1959 nur eine Nebenerwerbsstelle schaffen würde, dann, so sagt man im Ministerium für Vertriebene, wäre man ein Viertel aller Sorgen los. Dass es Möglichkeiten gibt, das zeigt das Beispiel Lorch. Am Ende von Lorch liegt die sogenannte Paprikasiedlung. 15 schmucke Häuser, die für Ungarndeutsche erbaut wurden. Jedes Haus wurde für 32.000 Mark errichtet und verlangt eine monatliche Zahlung von 92 Mark von seinem Eigentümer. Dazu gehören zwischen 800 und 2.000 Quadratmeter Boden, der urbar zu machen ist. Finanziert wurde das Ganze durch die Gemeinde, die den Boden gab, und durch großzügige Unterstützung der Regierung Zinn. Die Grundstücke liegen am Berghang. Die meisten der Siedler haben, soweit es möglich war, Wein angebaut. Andere legen Obstplantagen an oder nutzen den schwer zu bearbeitenden Boden auf andere Art. Sie halten Hühner, Schafe, Kaninchen, Ziegen und tun alles, um ihr Gelände immer ansehnlicher zu gestalten. Alle Häuser sind so gebaut, dass im Sommer ein Zimmer an Fremde vermietet werden kann. Die Männer arbeiten auf verschiedene Weise. In den Weingärten im Tagelohn, als Kellermeister auf Weingütern oder in der nahegelegenen Industrie. Jede Nebenerwerbsstelle setzt voraus, dass noch eine andere Erwerbschance gegeben ist. An der anderen Seite des Ortes liegt das Haus Nummer 16, ein Schwedenhaus in Holzbauweise. Hier das gleiche Bild. Die Menschen sind glücklich, das versteppte Land wird urbar und ein echtes Heimatgefühl ist wieder entstanden. Eine Gemeinde mit 3.000 Einwohnern errichtete 16 solcher Lebensmöglichkeiten. Das sind die schönen Seiten des Flüchtlingsproblems. Es gibt ihrer viele. Es sind wenige gemessen an der Not der Flüchtlinge. Als 1944-45 die ungeheure Not über Europa hereinbrach, da dachte jeder, das Maß ist voll, das wird es nie wieder geben. Aber auch nach 1945 ist die Welt nicht zur Ruhe gekommen. Im Gegenteil. Seit 1945 hat sich die Zahl der Flüchtlinge mehr als verdoppelt. Kaum war der Zweite Weltkrieg vorbei, da verloren auch in anderen Ländern Menschen ihr Hab und Gut und ihre Heimat. 1948 in Israel, 1949 in China, 1953 in Korea, 1954 in Algerien, 1955 in Vietnam, 1956 in Ungarn, 1956 in Ägypten, 1957 in Indien, 1958 in Tibet. Allein die Jahre 1956 und 1957 machten 16 Millionen Menschen in Ungarn, Ägypten, Indien und Pakistan heimatlos. Rund 40 Millionen Menschen mussten seit Beginn des Zweiten Weltkrieges ihr Land verlassen und konnten bisher nicht wieder in Freiheit dorthin zurückkehren. Ein Drittel dieser Menschen lebt in Europa. Überall gibt es dieselben Probleme. Überall heißen sie Notaufnahmelager, Durchgangslager, Wohnlager, Wohnung. Aber genau wie in Deutschland ist ein Teil der Flüchtlinge inzwischen eingegliedert. Sie sind freie, gleichberechtigte Bürger der neuen Heimat geworden. Ihre eigene Tatkraft, die Hilfe des Aufnahmelandes und die Unterstützung der Vereinten Nationen führten den schlimmen Weg durch die Lager zu einem glücklichen Ende. Dennoch leben immer noch Millionen Menschen in unwürdigen Verhältnissen. Breite Marmortreppen führen durchs Haus. Das Geländer ist mit Stricken festgebunden, damit es nicht hinabfällt. Papa am Piräus, an einer zauberhaften Bucht gelegen, war einst ein Luxushotel. Von allen Fenstern sieht man auf das weite Meer. Aber die 270 Menschen, die darin leben, die in den durch dünne Pappwände geschaffenen Abteilungen der hohen Zimmer leben, sehen das Spiel der Farben auf dem Meere nicht mehr. Da ist der Bäcker aus Bukarest mit seiner Familie. Dort der Restaurateur, der eine bekannte Gaststätte sein eigen nannte. In einem fensterlosen, winzigen, aber sauberen Raum finden wir die alte Frau, die von morgens bis abends strickt, um zu verdienen. Pappwände stehen also auch im südlichsten Teil von Europa. Hier in Papa arbeitet der ökumenische Rat der Kirchen. Er hat dieses alte Hotel bewohnbar gemacht, er versorgt die Flüchtlinge mit Wolldecken und Lebensmitteln, zahlt den Alten eine kleine Pension und übernimmt die medizinische Betreuung. Er arbeitet auch in Kalitea, dem Nachbarlager. Oben in Mazedonien, wie im attischen Lavrion, findet man seine Mitarbeiter. Bei den Mitarbeitern der Hilfswerke, der sogenannten Voluntaria Genaeth, wie bei den ernsten jungen griechischen Sozialfürsorgerinnen im Branch Office des Hochkommissars, überall ist die gleiche Hingabe, die gleiche Liebe zu den Menschen, die das Schicksal zu Flüchtlingen gemacht hat. Unvergesslich ist jene kleine Schenke weit draußen an der Bucht von Saloniki, wo der Mitarbeiter eines Hilfswerkes, der lange schon in der Flüchtlingsarbeit steht, bis in die frühen Morgenstunden Flüchtlingsschicksale an mir vorüberziehen lässt. Griechenland ist das erste europäische Land, das sich in diesem Jahrhundert mit dem Flüchtlingsproblem auseinandersetzen musste. Das war schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg. Mit dem Vertrag von Lausanne, der 1923 den griechisch-türkischen Krieg beendete, fing das Elend an. Damals wurden 1.200.000 Griechen aus Kleinasien vertrieben, wo sie seit mehr als 2000 Jahren sesshaft waren. 350.000 Türken wanderten aus Griechenland in ihre Heimat zurück. Seither sind immer wieder neue Flüchtlingswellen in das Land gekommen. Armenier vor allem, dann Assyrer und Weißrussen. Nach 1949 waren es Flüchtlinge griechischer Abstammung aus Russland, aus Rumänien, an die 10.000. Und seit ein paar Jahren kommen nun Flüchtlinge aus Albanien, aus Bulgarien und aus Jugoslawien. Diesem Flüchtlingsproblem steht ein Land gegenüber, das in zwei Weltkriegen ausgeblutet ist und durch einen Bürgerkrieg zerrissen wurde, der erst 1950 beendet war. 1953 brach die Katastrophe eines Erdbebens über das Land herein. 1955 fehlten 700.000 Wohnungen. Dennoch hat Griechenland alle Flüchtlinge aufgenommen, die um Asyl baten. Niemand wurde zurückgewiesen. Aber Griechenland ist aus eigener Kraft nicht imstande, das Problem ihrer Eingliederung und Einwurzelung zu lösen. Das Land hat nach dem letzten Krieg nicht den wirtschaftlichen Aufschwung bekommen, den die Bundesrepublik hatte. Und die Menschen dort, die schon lange auf der Schattenseite des Lebens stehen, hatten nicht die Energie unserer Landsleute. Jahrzehntelanges Elend hatte sie abgestumpft. Sie brauchten Hilfe von draußen. Viele haben geholfen. Der Hochkommissar der Vereinten Nationen für das Flüchtlingswesen hat in Griechenland eine Zweigstelle errichtet. Mit vielen Hilfsorganisationen zusammen hat man von dort die dringendste Not gelindert. Aber nicht nur die anderen Länder haben etwas getan. 1,5 Millionen Dollar hat die griechische Regierung selbst an den Hochkommissar der UNO gezahlt. Zu 50% hat die griechische Regierung damit ihr Notprogramm für Flüchtlinge selber finanziert. Das ist eine großartige Leistung für ein so kleines und armes Land. Am Fuße des kahlen Gymettos, der im attischen Lichte badet, liegt Kareas, eine neue Siedlung für Flüchtlinge in Griechenland. Hier sah ich nun, was man tun kann, wenn die nötigen Mittel dazu aufgebracht werden. 6 große Wohnblöcke sind fertig und von 212 Familien bewohnt. 6 weitere sind im Bau. 543 Menschen haben ein Heim gefunden. Hier wohnen nun Flüchtlinge, die bisher in Kalitea, in Papa, in Kolokinto eingepfercht waren. Aber auch solche, die nicht aus Lagern kommen. Denn immer wieder hört man, diejenigen, die außerhalb der Lager leben, sind oft noch schlimmer dran als die in den Lagern. Die in Kareas sind nun glückliche Menschen, die nach 10 und mehr Jahren in Lagern nun endlich wieder einmal daheim sind. Und je nach Größe der Familie ein oder mehrere Stuben, eine kleine Küche, einen Duschraum und eine geschickt in die Wohnung eingebaute Waschküche ihr eigen nennen. Den Hausrat schaffen die Flüchtlinge selbst und nach eigenen Wünschen an, mit der bescheidenen Summe von 170 Dollar, die ihnen zur Verfügung gestellt wird. Und dann kann ihr neues Leben beginnen. Wer hier einzieht, soll ein normales Leben beginnen können. Er hat für 5 Jahre einen Arbeitskontrakt mit der Industrie in der Tasche. Nach 2 Jahren beginnt er in kleinen Raten die Wohnung abzuzahlen. Wenn er sie zu 70% abbezahlt hat, gehört die Wohnung ihm. Auf der gleichen Basis möchte der Hochkommissar der Vereinten Nationen, unter dessen Leitung das alles zustande kam, in Piräus und in Saloniki Häuser bauen. »Warum räumen Sie denn nicht ein?«, fragte die Fürsorgerin am Einzugtag jene Frau aus Russland, die verschüchtert inmitten ihrer paar Bündel und Habseligkeiten stand. Die Antwort: Sie wolle warten, bis man ihr mit ihren Kindern einen Raum anweise. Die Frau aus Russland konnte es nicht fassen, dass eine Wohnung, eine ganze Wohnung, ihr gehören sollte. Fast jedes freie Land in Europa hat sein Flüchtlingsproblem. Aber überall ist dieses Problem anders. Ein armer Staat wie Griechenland ist auf die Hilfe von außen angewiesen. Andere Länder, obwohl keineswegs von Krieg und Flüchtlingen verschont, konnten nicht nur sich selbst, sondern auch den Menschen fremder Länder helfen, wie zum Beispiel Deutschland. Außer den Vertriebenen und den Landsleuten aus Mitteldeutschland haben wir noch Hunderttausende, vor allem aus den östlichen Nachbarstaaten, aufgenommen. Gewiss geschah das nicht immer nur aus Hilfsbereitschaft. Es wurden Arbeitskräfte gebraucht, oft billige Kräfte für schwere Arbeit. Auch Frankreich gehört zu den Ländern, die fremde Menschen aufgenommen haben. Für Frankreich war das nicht neu. Es musste sich bereits vor dem Zweiten Weltkrieg mit Flüchtlingsfragen auseinandersetzen. 1938 und 1939 kamen Hunderttausende Spanier über die Grenze, die durch den Bürgerkrieg ihre Heimat verloren hatten. Die Schlagzeilen der Zeitungen berichteten damals von unvorstellbarem Elend. Aber wie gering war diese Not gegen die, die 6 Jahre später kam, die man damals noch nicht kannte, nicht ahnen konnte. In Frankreich leben heute 271.000 Flüchtlinge aus über 12 europäischen Ländern, darunter 62.000 Polen, 110.000 Spanier, 17.700 Ungarn, 32.000 Russen und Ukrainer, 3.000 Deutsche und 600 Österreicher. Da gibt es in Frankreich in der Nähe von Avignon den kleinen Ort La Roque-sur-Perne. Die Landflucht, der Zug der Landjugend in die Stadt, hatte das Dorf entvölkert. 1860 lebten noch 400 Menschen dort, 1950 waren es nur noch 80. Die Häuser verfielen, die Ländereien verwilderten und die Schule war wegen Schülermangel geschlossen. Im Jahre 1950 entschloss sich der Präfekt des Departements Vaucluse, 2 Flüchtlingsfamilien aus Osteuropa in das Dorf zu holen. Die ersten beiden Familien, die sich in La Roque-sur-Perne niederließen, standen vor einer harten Aufgabe. Mit außergewöhnlich geringen Mitteln mussten sie den vernachlässigten Boden kultivieren, Hausruinen bewohnbar machen und sich als Bauern in einer fremden Umgebung bewähren. Aber ihr Mut und ihre Entschlossenheit überwanden alle Schwierigkeiten. Nach diesem Erfolg entschlossen sich die Behörden, 2 größere Gruppen von Flüchtlingen im Dorf anzusiedeln. Als die erste Gruppe die französische Grenze überschritt, sagte ihr Sprecher: »Wir kommen nicht mit leeren Händen nach Frankreich. Wir bringen einen wertvollen Schatz mit, unsere Arbeitsfreude und unseren Willen, Neues zu schaffen.« Inzwischen sind 14 Häuser wiederhergestellt oder neu erbaut worden. 2000 Obstbäume und rund 20.000 Weinstöcke wurden gepflanzt. Die Schule konnte wieder eröffnet werden. Sie hat 20 Schüler. In La Roque-sur-Perne, wo 20 Familien mit 117 Menschen eine neue Heimat haben. Das ganze Experiment hat nur 14.000 Dollar gekostet. Der Präfekt des Departements Vaucluse sagt heute, noch viele Dörfer in meinem Departement können eine solche Hilfe brauchen. Eine Hilfe, mit der anderen wieder geholfen werden kann. Ungeheuer groß war und ist die Hilfsbereitschaft, die überall und zu jeder Zeit den Flüchtlingen entgegengebracht wurde. Es ist tragisch, dass die Not immer noch größer war als die Hilfe. Es ist tragisch, dass wir in diesem Jahrhundert fast nie ohne diese Probleme waren. Es begann mit dem Balkankrieg in den Jahren 1912 und 1913. Fast 1 Million Griechen, Türken und Bulgaren mussten ihre Heimat verlassen. 5 Jahre später flohen über 1 Million Weißrussen vor den Folgen der sowjetischen Revolution. Mehrere Millionen Menschen, darunter 1,2 Millionen Deutsche, wirbelte der Erste Weltkrieg durcheinander. Die Nachkriegszeit besorgte den Rest. Die Auflösung der österreichisch-ungarischen Monarchie zum Beispiel, die Gründung von Nationalstaaten und die Verschiebung von Staatsgrenzen. Die Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen in den Jahren von 1912 bis 1939 wird auf 14 Millionen geschätzt. Genau weiß es niemand. Weit chaotischer war die Völkerwanderung, die der Zweite Weltkrieg auslöste. Auch hier sind Zahlen nicht exakt festzustellen. Es begann damit, dass die Eifelbauern in der ersten Linie des Westwalls ihre Dörfer verlassen mussten. Evakuieren nannte man das sehr vornehm. Es ging dann auch noch sehr vornehm zu, an dem gemessen, was später kam. Vor den Bomben im Westen flohen sie nach Osten, vor den Russen im Osten flohen sie nach Westen. Niemand weiß, wie viele. Insgesamt waren von 1939 bis 1945 ungefähr 25 Millionen Menschen dauernd oder zeitweise ohne Heimat. Was danach kam, wurde schon berichtet. Man schätzt, dass es in diesem Jahrhundert bereits 150 Millionen Flüchtlinge gegeben hat. Die größte Not hat nichts genutzt. Das Elend war keine Mahnung. Nach einem Dilemma folgte das andere. Am Sonntag, dem 4. Januar 1958, stand der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Dag Hammarskjöld, dem größten Problem des Nahen Ostens unmittelbar gegenüber. Der Not der 1 Million arabischen Flüchtlinge, die vor mehr als 10 Jahren aus ihrer Heimat in Palästina vertrieben wurden. Hammarskjöld sah das Problem ohne Schleier. Die Organisation, an deren Spitze er steht, hat eine Deklaration über die Menschenrechte beschlossen und verkündet. Da heißt es in den Artikeln 9 und 17, niemand soll einem willkürlichen Exil ausgesetzt werden. Niemand soll willkürlich seines Eigentums beraubt werden. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die Vollversammlung der Vereinten Nationen diese Deklaration im Jahre 1948 verkündet hat, also ausgerechnet in dem Jahr, als die arabischen Palästina-Flüchtlinge tatsächlich dem willkürlichen Exil ausgesetzt und ihres Eigentums beraubt wurden. Da sitzen sie noch immer in den Kalkfelsen von Bethlehem, ganz nah beim Hirtenfeld, das wir aus der Weihnachtsgeschichte kennen. Sie sitzen zu 11 Personen in einem Loch, 5 Meter in der Tiefe, 6 Meter in der Breite. Im hinteren Teil hängt der Kalkfelsen über. Er gibt Schutz vor Wind und Regen. Er birgt die paar Habseligkeiten der Menschen dort. Einige Bündel mit Kleidern und Wäsche, ein paar Decken, ein Sack mit Getreide, ein Krug mit Öl, ein Krug mit Wasser. In diesem Teil schläft die Familie auch. Vorne ist die Feuerstelle, abseits davon der Platz für das Brennholz. Moussa Khalil Amar hat mit seiner Familie sein Heimatdorf bei Nazareth verlassen müssen, als 1948 der Staat Israel gegründet wurde. Über 1 Million Menschen mussten damals ihre Heimat verlassen. Sie flohen nach Jordanien, Libanon, Syrien und den Gazastreifen. Die Verhältnisse sind hier besonders schwierig. Jordanien hat zum Beispiel eine Bevölkerung von 950.000 Menschen. Dazu kamen nun plötzlich 500.000 Flüchtlinge. Auf je 2 Einwohner ein Flüchtling aus Israel. In Libanon sind die Verhältnisse nicht ganz so unglücklich. Immerhin kommen auf rund 1.400.000 Einheimische über 100.000 Flüchtlinge. Im Gazastreifen wiederum gibt es mehr Flüchtlinge als Einheimische. Auf 95.000 Einwohner kommen 214.000 Flüchtlinge. So war es vollkommen unmöglich, dass diese Flüchtlinge mit eigener Kraft oder mit Hilfe der Gastländer auch nur zu den bescheidensten Lebensmöglichkeiten gekommen wären. Sie hätten verhungern müssen. Hier griff die UNRWA, das Hilfs- und Arbeitswerk der Vereinten Nationen, ein. Die Männer und Frauen dieses Ablegers der Vereinten Nationen fuhren in die vielen Lager mit den alten biblischen Namen. Kalkgruben beim Hirtenfeld zu Bethlehem, Lager an der Quelle zu Hebron, Camp im Tal von Jericho, Camp Jerusalem. Sie gingen in die Lager und verteilten Essen und Decken, Kleider und Schuhe. Sie wussten zugleich, dass mehr geschehen müsse. Mit spärlichen Rationen und Kleidern war auf längere Sicht nicht zu helfen. Die Flüchtlinge mussten in die Lage versetzt werden, sich selber zu helfen. So geschah es dann. Die Ladenfenster der Gebrüder N.D. sind mit Waren vollgestopft. Leder- und Plastikbrieftaschen, schwere Sportschuhe und leichte Sandalen in zarten Farben, Fußbälle und hunderte von Uhrarmbändern. Saleh und Abdul N.D. gehört der bekannteste Lederwarenladen in Amman, der Hauptstadt von Jordanien. Die jordanische Armee bestellt ihre Stiefel und Gürtel bei ihnen und die Lederbehälter für Wasserflaschen. Die beiden Brüder exportieren ihre Waren in die meisten der arabischen Staaten und ihre Uhrarmbänder sogar bis in die Schweiz. Ihre Werkstätten sind voll von Maschinen und Werkzeugen aus Europa. Aber ihre guten Schuhe sind in bester handwerklicher Tradition noch mit der Hand genäht. Vor 10 Jahren saßen die beiden Brüder noch unter den Hunderttausenden arabischer Flüchtlinge, die aus Palästina kommend in Jordanien eintrafen. Sie waren von Beruf Uhrmacher und hatten nur die Kleider mitbringen können, die sie auf dem Leib trugen. In Amman sammelten sie die Lederreste der Schuhmacher und begannen, Uhrarmbänder anzufertigen. Aber diese Arbeit brachte nicht viel ein. Saleh und Abdul waren daher unter den Ersten, die sich an die UNRWA wandten, um ein Aufbaudarlehen für Flüchtlinge zu erhalten, die ihren Lebensunterhalt selbst verdienen wollen. Durch diese Hilfe konnten sie einen Laden eröffnen. Heute beschäftigen sie 28 Flüchtlinge und arbeiten ununterbrochen. Die UNRWA legte den finanziellen Grundstein. Die UNRWA baute Schulen und Kliniken, Heime und Kindergärten. Sie ließ Olivenhaine pflanzen und legte neue Siedlungen an. Die in den Kalkfelsen von Bethlehem sind eine Minderheit geworden. Von den 500.000 Flüchtlingen in Jordanien leben heute nach 11 Jahren nur noch 150.000 in Lagern und Notunterkünften. Und immer wieder half die UNRWA einzelnen Familien beim Aufbau einer neuen Existenz. Cheik Yara ist eine sehr nette Wohngegend in Jerusalem, nicht weit von der anglikanischen Kirche St. George. Hier auf diesem früheren Ödland findet man heute eine Gruppe kleiner Häuser, jedes von einem kleinen Gemüsegarten umgeben. Die Familie eines Steinmetzen, eines Schuhmachers, eines Tankwartes und anderer Arbeiter leben in diesen kleinen Häusern. So wie diese kleinen Siedlungen gibt es noch mehrere in den Vorstädten von Jerusalem und Amman, in denen Arbeit verhältnismäßig leicht zu finden ist und Flüchtlinge ein erträgliches Leben führen können. Die Siedlungen sind von der UNRWA erbaut. Nicht weit von Jerusalem lebt Mosa Khalil Yassin mit Frau und Kindern in einem winzigen Hause, zu dem noch eine Scheune und ein Stall gehören. Die UNRWA hat ihnen außerdem 3 Kühe gekauft. Nun können sie vom Verkauf der Milch und der Kälber und von den Früchten und Gemüsen ihres kleinen Gartens leben. Mit einer Aufbauhilfe der UNO konnte Ibrahim Abdul Khalilineh 12 Jahrespacht auf etwas Land im Jordantal erhalten. Er und sein Sohn Ismail, beide erfahrene Bauern aus Palästina, glaubten, dass sie mit ihren Familien, 12 Personen im Ganzen, dort einigermaßen leben konnten. Das Land ist ein reicher Schwemmboden, der durch eine Pumpstation vom Jordan her bewässert werden konnte. Eine Hilfe von $5.000 setzte Ibrahim in Stand, das Land zu pachten, eine Pumpenausrüstung, Ackergeräte und Saatgut und Düngemittel zu kaufen. Seit Ende 1955 kann sich die Familie völlig selbst erhalten und beschäftigt außerdem eine Reihe anderer Landarbeiter aus den Flüchtlingslagern. Ihre Bananen und Gemüse sind auf den Märkten von Jerusalem und Amman eine gesuchte Ware. Und das ist wieder die andere Seite. 124.107 Menschen leben noch in den Lagern des Gazastreifens. So ist das nun auf dieser Welt. Wir können den Mond erreichen und fliegen in 8 Stunden nach Amerika. Aber wir sind nicht in der Lage, einigen Millionen Menschen eine Heimat zu geben und sie mit dem Allernotwendigsten zu versorgen. Wir wissen nicht einmal etwas Genaues von ihnen. Wir wissen nichts von der 1 Million Flüchtlinge in der Stadt Hongkong. Wir wissen nichts von den Flüchtlingen in Korea. Heimatlos sind noch immer rund 15 Millionen Menschen in Pakistan und Indien. Wir wissen nichts darüber. Und wie viele Menschen es noch in Vietnam sind, das weiß niemand genau zu sagen. Natürlich tun wir was. Natürlich ist vielen Menschen geholfen worden. Natürlich gibt es immer wieder neue Aktionen mit dem Motto: Helft den Flüchtlingen. In England brachten Studenten der Bristol-Universität 120 Pfund für das Weltflüchtlingsjahr auf, indem sie Sparsamkeitsessen auf ihre Speisezettel setzten. Nur Brot und Käse oder Reis. Das eingesparte Geld kam den Flüchtlingen zugute. In der ganzen westlichen Welt wurden Millionen von Abzeichen mit dem Symbol des Weltflüchtlingsjahres verkauft. Schwedische Schulkinder sammelten Waldbeeren und gaben den Erlös für das Weltflüchtlingsjahr. In Stroud in England richtete der örtliche Frauenverband auf einer Landwirtschaftsschau einen Brunnen her, in dem nach römischer Art Münzen geworfen werden, die Glück bringen. In Santiago de Chile gab der berühmte Pianist Claudio Arrau einen Chopin-Abend zum Besten des Weltflüchtlingsjahres. Chopin selbst war auch Flüchtling. Alle wollen helfen. Alle helfen schon seit Jahren. Und dennoch. Ein wenig abseits von der Straße von Lukef nach Sog Arras in Nordafrika fand ich rund 2000 Kinder, alte Männer und Frauen, die dort in Erdlöchern leben. Sie haben ihr Land verlassen müssen, weil dort Krieg ist, der Krieg zwischen Algerien und Frankreich, weil ihre Dörfer niedergebrannt wurden. Sie leben in Erdlöchern, weil es kaum Steine zum Häuserbau gibt. Sie leben von den Liebesgaben des Roten Kreuzes. Ganze Schiffladungen kommen an. Aber für den Einzelnen bleibt eben so viel, dass er nicht verhungert. So leben sie dort in den Bergen entlang der tunesisch-algerischen Grenze. Viele von ihnen leben schon 6 Jahre so. Denn im Jahre 1954 erhoben sich die Algerier gegen ihre französischen Kolonialherren. Seitdem ist dort ein grausamer Krieg. Ein Krieg ohne klare Fronten, ein Krieg ohne Gnade. Sie sind geflohen, weil ihre Dörfer niedergebrannt wurden, weil die Männer bei der algerischen Armee dienen und die Familien bei den Kolonialherren dafür büßen sollen. Sie leben in Lagern entlang der tunesisch-algerischen und marokkanisch-algerischen Grenze. 240.000 insgesamt. Aber sie verzagen nicht. Sie haben eine ungeheure Aktivität. Die Aktivität der jungen Völker. Von den wenigen Steinen, die weit verstreut umherliegen, haben sie eine halbe Schule und ein fast fertiges Krankenhaus gebaut. Die im Lager Sarkier Sidi Youssef. Die Schule ist so groß wie ein mittleres Zimmer. Sie besteht aus 4 Mauern mit Fensterlöchern und einer Tür, die nun Mannshöhe erreicht haben. Es fehlt noch an Steinen für die geplante Höhe von 3 Metern. Es fehlt noch das Dach. Trotzdem ist in dieser Schule schon Unterricht. Die Kinder sitzen an den Wänden entlang auf der Erde im Schatten. Der Lehrer steht gegenüber. Und da dort Sonne ist und man in jener afrikanischen Sonne nicht stehen kann, hat er sich eine kleine Kanzel gebaut. 4 Stäbe, an die 2 Meter hoch und ein Strohdach darüber. Sie hatten eben Unterricht, als ich eintrat. Sie lernten schreiben. Jedes Kind hatte ein Brett aus einer amerikanischen Apfelsinenkiste vor sich. Mehrere Kinder hatten zusammen in einem Topf eine Art Tusche vom Lehrer hergestellt. Mit selbstgeschnitzten Schreibgeräten übten sie arabische Schriftzeichen, Stellen aus dem Koran. Der Lehrer hat überhaupt nur Koranrollen für den Unterricht. Niemand gibt ihm Unterrichtsmaterial, wie ihm auch niemand die Schule gebaut hat. Er sagt, was macht's? Mit Koranrollen kann man auch lesen und schreiben lernen. Und sie lernen mit einem Eifer, den ich noch nirgendwo angetroffen habe. Nicht nur die Kinder lernen, auch die Alten haben ihren Unterricht. Sie sagen, wenn der Krieg zu Ende ist, müssen wir alle lesen und schreiben können. Sie hörten die Reportage Heimatlos aus dem Jahr 1959 von Heinz Stuckmann in gekürzter Form. Es sprachen Lieselotte Bettin, Kurt Dommisch, Hans-Martin Köttenich, Ernst Ronnecker, Günther Sauer, Heinz Schimmelpfennig, Wolfgang Schierlitz, Jost-Jürgen Siethoff, Heinz Stöver, Maria Tietz und Herbert Weißbach. Aufgenommen wurde diese Reportage am 4.12.1959 hier im Hessischen Rundfunk. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.